Wanderer, willkommen zur 39. Episode des Greifenklau Podcasts. Der einzige Podcast, auf den auch Grind stolz wäre. Heute mit Batman. Stimmt nicht. Christophus. Tag. Und Greifenklau. Ja, Superhelden werden wir heute auch wieder streifen. Ich habe nämlich einige Bände meiner neuen DC-Comic-Sammlung schon, müssen wir besprechen. Und die Marvel-Sammlung läuft ja immer noch, insofern habe ich auch da noch ein Heft rausgesucht. Und die neuen Serien Flash und Gotham sind gestartet. Richtig. Gut, hauptsächlich wollen wir aber heute über den Rollenspiel Karneval 10 Dinge sprechen und was sich da in der ersten Woche so alles zustande gekommen ist. Aber ja, ich denke mal, wenn wir gerade die Serien gestreift haben, dann fangen wir doch bei denen mal an, da die Eindrücke ja noch recht frisch sind. Richtig, der ist vor ein paar Tagen gestartet. Machen wir auch am besten mal mit Flash an, weil die liefen ja vor Gotham. Richtig, ich habe es in umgekehrte Reihenfolge geguckt, aber da, das tut der Qualität keinen Abbruch in dem Fall. Ja, ich habe sie von qualitativ absteigende Reihenfolge geguckt. Ja, das stimmt sogar. Also von Flash war ich in der Tat ein bisschen enttäuscht. Hatte ich mir jetzt mehr versprochen, weil es mich doch sehr an die Serien der 80er, also 80er, 90er erinnert hat. So der ganz typische Superhelden-Style, wie er damals war. Also ich nehme mal beispielsweise Superhelden, also mal Helden im Allgemeinen. Street Hawk war zum Beispiel genauso aufgebaut, dass es da quasi einen Helden gab. Wie gesagt, das Street Hawk und im Hintergrund dann halt der geheime Wissenschaftler, der die Identität ja nur kannte und ihn immer überwacht hat. Fahr links, nicht rechts. Ja, ganz genau. Immer welche Aufträge noch gegeben hat und der Schurke ist dahin abgehauen, verfolge ihn und so weiter und so fort. Also Street Talk habe ich ganz dunkle Erinnerungen. Hast du denn auch die alte Flash-Serie gesehen? Aus den 90ern? Ja. Ja. Ja, ich nicht. Habe ich auch. Achso. Ja, ganz lustig, weil da spielt nämlich der John Wesley Shipp, der hier in der Flash-Serie den Vater spielt, also den richtigen Vater, war in den 90ern der Flash. Ja, das ist interessant. Die Frage ist, es gab ja also Flash quasi auch diesen Vorfall in der Vergangenheit als Kind. Ja. Bevor Flash wurde halt. Und da ist halt die Frage, ob der Vater nicht tatsächlich auch irgendwelche Superkräfte hatte oder eben auch die Mutter. Oder ob es ein anderes Superheldenereignis war, das diesen mysteriösen Mord quasi ausgelöst hat. Ja. Das ist ja quasi, denke ich mal, das, was so ein bisschen so der rote Faden sein wird. Richtig, das stimmt. Also der Flash vermutet ja genau das ja auch, dass da jemand anderes ja dahinter steckt, weil er ja so eine ominöse Gestalt gesehen hat. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz fand ich jetzt ein bisschen altbacken. Von der Aufmachung her. Auch sehr viel fand ich von einer Monster of the Week-Serie. Ja. Was ja prinzipiell nicht schlecht ist, weil man da wirklich mal gut Folgen einzeln gucken kann und nicht so, genau, weiß ich nicht. Also als letztes Breaking Bad zum Beispiel, da musste dann, wenn man eine Folge geguckt hat, musste auch die nächste her. Ja. Ich habe die Staffeln hintereinander weggeguckt sozusagen. Das ist natürlich da nicht so. Ich bin mal gespannt. Also ich gucke zum Beispiel gerade noch parallel Grimm. Das ist ja auch so ein bisschen Monster of the Week, aber hat auch so einen leichten roten Faden und das zum Beispiel gefällt mir sehr gut. Ja, also ist ja Supernatural beispielsweise auch aufgebaut. Ja. Gibt immer mal wieder Folgen, die den roten Faden aufnehmen, ansonsten zwischendrin Folgen, die damit gar nichts zu tun haben. Wird bei Flash halt genau das gleiche sein. Ich sag mal, kann man mal gespannt sein, wie sich das entwickelt. Gehen würde ich auch immer so im Durchschnitt noch mal ein paar Folgen weiter gucken und dann abwarten. Ganz nett noch der Gastauftritt, oder war ganz nett. Der Gastauftritt von Green Arrow. Ich fand ihn ein wenig unmotiviert, aber sonst. Also ich hatte jetzt auch gar keinen Bezug, weil der war ja plötzlich da. Und ja, dann vielleicht haben, ist da kurz hingelaufen. Dann haben sie beraten. Ja, ja, aber woher kennen die sich? Was ist da im Vorfeld? Das fällt ja alles. Also das ist vielleicht schon in der Green Arrow-Serie dann drin. Ja, das vermute ich auch. Also ich habe Green Arrow da noch nicht gesehen und deswegen denke ich auch, dass da wahrscheinlich. Ich war nur enttäuscht, dass er nicht mal kurz in die Wüste läuft, schreit und dann wieder zurück. Das hat so ein bisschen gefehlt, fand ich. Ja, deutlich besser gefallen hat mir Gotham. Das ist allerdings richtig. Das ist deutlich besser, aber Gotham war richtig gut und Flash, wie gesagt, muss man erstmal weiter beobachten. Das berühmte Tee-Tropfen, das man schon aus Warhammer kennt. Ja, normalerweise, ja, das Das ist ja das Geräusch eingefliesenen Bieres, aber das haben wir heute nicht. Stimmt. Ja, also Gosse. Sehr düster. Ja. Mich persönlich hat es ans kürzlich geschaute Batman Year One sehr erinnert, weil die Themen auch so ähnlich waren mit korrupte Polizei. Wir haben eigentlich noch gar kein Superheldenereignis. Fand ich auch interessant. Ja. Richtig, also es deutet sich alles nur an. Genau, wir haben den, nennen wir ihn mal Herrn Nigma. Dann haben wir natürlich den Pinguin schon mal. Genau. Ja, sozusagen The Fish. Da weiß ich nicht, ob das überhaupt noch ein Superheldin werden soll. Catwoman natürlich. Catwoman ist dabei, ja. Ja, der Mafia-Boss. Der übrigens sehr gut gecastet ist. Ja. Der schon bei The Wire so ein Zwielichter, da war ein zwielichtiger Cop. Also ganz lange Polizeivize. Und auch so ein richtiger Arschlochcharakter. Und bei Borgia, der europäischen Produktion, auch halt der zwielichtige Borgia-Papst. Ja. Auch eine herrliche Rolle. Ja, also der hat sehr gut auf mich gewirkt. Ja, definitiv. Also spielen alle ihre Rollen auch ziemlich gut. Ja. Also der Pinguin-Darsteller, jetzt habe ich seinen Namen allerdings wieder vergessen. Also die Rolle fand ich, der hat da wirklich ziemlich gut ausgefüllt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da ist man gespannt, was da noch. Ja, ist sehr gut gefallen. Sehr, sehr gespannt bin ich. Ich habe mich ja übrigens, ja, da muss ich mich ja mal selbst loben, ich habe mich über die Serie in keinster Weise vorher informiert. Wer mitspielt, wann die spielt. Ich war zum Beispiel sehr überrascht, dass die in der Gegenwart spielt. Ja. Mehr oder weniger, weil es da ja Handys gibt und moderne Autos und so weiter. Ich hatte ja tatsächlich gedacht, ja, so wie die alten, also die Batman-Filme, okay, dass das so in den 60ern so spielt. Ausgehende 60er. Da gibt es auch Batman-Filme. Nein, aber da spielen sie. Die alten Tim Burton-Filme zum Beispiel. So, und ja, da muss ich mich erstmal drauf einstellen, weil ich halt eine ganz andere Erwartung hatte. Ja, aber gut, wenn du gar nichts erwartet hast, dann hättest du ja auch wahrscheinlich gedacht, dass Batman da auftaucht. Vermutlich. Nein. Nee, das hast du schon. Das habe ich schon, ja, weil was ich ja mitbekommen habe, war natürlich, dass es hier um die Jugend, das heißt Jugendtage, die ersten Tage von Jim Gordon in Gotham City geht. Von daher war mir also schon klar, dass es einen Batman da noch gar nicht gab, zu dem Zeitpunkt. Ja, aber bei Batman Year One ist es ja genau anders. Da kommt auch Jim Gordon in die Stadt in sein erstes Jahr. Und das ist halt auch Batmans erstes Jahr. Also da passiert das zum Beispiel gleichzeitig. Okay. Aber das ist halt so bei Superhelden, die haben ja auch, wenn sie nicht 5 Entstehungsgeschichten haben, dann... dann sind es keine Superhelden. Okay. Richtig. Ja. Gut. Ja, okay, wenn wir gerade bei Batman sind, dann machen wir doch gleich noch Hush. Nämlich die ersten beiden Bände der DC Comics Gravel Novel Collection. Und bei Hush geht es quasi, ist ein großes Wiedersehen mit allen Batman-Gegnern und Verbündeten. Sehr gut inszeniert. Es geht also los mit, dass er Probleme mit, wie heißt er denn? Das Krokodil? Killer Croc. Killer Croc, genau. Damit geht's los, aber Batman kriegt natürlich mit, dass Killer Croc nur so vorgeschoben ist. Das wird da ein Lösegeld vom Tatort geklaut. Das kann natürlich nur Catwoman sein, die das wiederum an Poison Ivy abgibt. Ach so, die ist übrigens auch aufgetaucht in der Serie. Ah. War das junge Mädchen in der Wohnung. Cool, ja. Mit den Pflanzen. Ah ja, richtig, richtig. Ja, logisch. Ja, genau. Und aber auch Poison Ivy wird beeinflusst. Genau. Und bei der Verfolgung von Poison Ivy geht es noch nach Metropolis, wo natürlich Superman längst von Poison Ivy beeinflusst schon wartet. Natürlich. Aber wir erinnern uns, zum Glück hat Superman Batman irgendwann mal diesen Kryptonit-Ring gegeben. Und dann gibt es quasi... auch Batman Superman auf die Fresse. Richtig. Schön. Ja, also es wird sehr cool, sich durch die Gegend gemetzelt, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, stimmt natürlich nicht. Aber es tauchen diverse Batman-Gegner auf, so auch der Joker, aber auch da merkt man, der ist auch nur vorgeschoben, es muss irgendeine mächtige Entität im Hintergrund dabei sein. Und da habe ich schon so nicht, da können sie das wieder gut auflösen, aber auch da gelingt der Kniff, dass die Auflösung gelingt, was ja auch immer ganz wichtig ist. Ja, also Hush kann man als Auftakt dieser Reihe absolut empfehlen. Hat man quasi ein buntes Potpourri aus fast allen Batman Gegnern und der ganzen Bat-Family. Also da ist noch Orakel, noch nicht halt Batgirl. Mhm. Ich glaube, es tauchen mehr oder minder alle drei Robins mehr oder minder auf. Ja, ich sehe schon auf dem Einkauf, ist ja Nightwing. Ja, genau. Also der erste Robin als Nightwing taucht auf. Der zweite Verstorbene hat auch eine Rolle, sagen wir es mal so. Mhm. Der Verstorbene ist, führe ich das mal nicht weiter aus. Und der dritte Robin taucht natürlich ganz regulär auf. Mhm. Ja, also das ist echt ein für Batman-Fans echt ein Leckerbissen. Taucht dann auch mein persönlicher Lieblingsgegner Solomon Grundy auf? Bitte wer? Ha! Oder die Vogelscheuche. Ja, ist die auch mit dabei? Ja, wie heißt er denn? Scarecrow wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ja, der taucht aber nicht lange auf. Ja, stimmt. Das ist aber, ja. Der verrückte Hutmacher? Ah, ich könnte dir so viele Fragen stellen. Ja, vor allen Dingen hast du schon den Mega-Spoiler gesetzt. Ja, das ist ja meine Superkraft, das kann ich ja nicht. Das habe ich ja schon im letzten Podcast ausführlich erwähnt. Exakt. So, ja. Dann kommen wir doch mal zu 10 Dingen und was sich da angesammelt hat. Also, erstmal vielleicht, was ist der Karneval? Und zwar geht es nicht um den Kölner Karneval, der gerade auch begonnen hat. Meine Schwester ist auch gerade aufgebrochen und die fahren morgen zum Braunschweiger Karneval. Ach du Scheiße. Ja, und das nicht mit Bonbons bewerfen. Ja, auch gerne als größter Lab der Welt bezeichnet. Aber ja. Lab ist nicht dumm verkleiden und Bonbons werfen. Da wirft man mit ernsthafteren Dingen um sich wie Latexschädeln oder so. Ja, richtig. Und da zählt auch jeder Treffer. Mein persönlicher Lieblingslab ist ja der Lab in Brasilien. Aha. So, ja, genau. Also, das geht um den RSP-Block Karneval. Und das kommt wie viele Dinge aus dem Amerikanischen. Und da bezeichnet ein Block Karneval quasi etwas, wenn verschiedene Blocks über ein Thema gemeinsam blocken über einen gewissen Zeitraum. Mhm. In Deutschland also von RSP oder über das RSP-Block-Forum organisiert, wo man hier quasi auch alle deutschsprachigen Rollenspielblocks finden kann. Und über den Zeitraum eines Monats wird zu einem Thema geblockt. Im letzten Jahr hatte ich schon mal Zufallstabellen organisiert. Und ja, ich dachte, dieses Jahr müsste ich ja mal wieder was machen. Und die schöne Idee 10 Dinge habe ich eigentlich noch aufgegriffen von Bombshell. Und ja, eigentlich war das wohl 10 Punkt, Punkt, Punkt, Komma, die Punkt, Punkt, Punkt. Aber gut, ich habe es auch mit 10 Dingen etwas griffiger gefasst. Aber ich denke, das ist genau so das, was er meinte. Ja. Und ja, der große Vorteil ist sozusagen, dass sie natürlich thematisch nicht gefasst sind, sondern dass es eher darum geht, halt 10 Dinge, ob man die 10 Lieblingsabenteuer aufschreiben will oder 10 Systeme, die man schon immer mal spielen wollte oder halt auch Spielmaterial wie 10 Paladin-Orden oder 10 Merkmale meiner Charaktere oder 10 Charaktere, die ich mal spielen will. Oder ja, da kann man echt viel bauen, werden wir auch gleich im Folgenden sehen. Ja, was mich gefreut hat, dass es halt auch sehr gut angenommen wurde, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ja, 27 Beiträge in der ersten Woche, die sprechen schon mal für sich. Ja, richtig. So, ja, genau, wir haben unter anderem Nerdgedanken, der sich, so, oder die sich Gedanken gemacht hat. Also wir hätten Nerdgedanken. Ja, vielleicht auch. Über 10 Dinge, die jeder Held dabei haben sollte. Also 10 hilfreiche Dinge für Charaktere. Ja, das ist so ein bisschen scherzhaft aufgemacht. Also angefangen vom, ich glaube, das klassische Seil findet sich ja auch. Oder Waschzeug und Ersatztoilettenpapier. Ja, also eher ein bisschen lustig aufgemacht. Sind auch nützliche Dinge wie, weiß ich nicht, Schminkzeug und Perücken. Das könnte bei deinen DSA-Runden auch helfen. Also nicht, zwar nicht nur den Charakter. Auch wenn der Spieler heimlich abhauen will. Jetzt setze ich einfach meine Augenbrille auf. Ja, die Teilzeithelden haben das so ähnlich gehalten, nämlich auch 10 Dinge, die in keiner Pathfinder-Runde fehlen sollten. Und da hat sich der Autor in der Tat 10 nette Gimmicks rausgesucht aus den deutschen Handbüchern oder den deutschen, aber gut, alles PAD-Sachen, zumindest auf Englisch, die man halt, die wenig kosten, aber viel bringen. Also zum Beispiel einer der Tricks ist quasi ein Wahrnehmungsamulett ist. Auf jeden Fall, dass die gibt es ja alle möglichen Sachen und da Wahrnehmung quasi der häufigste Wert ist, auf den man würfelt, ist das natürlich besonders nützlich, da plus 5 drauf zu kriegen und man kann den natürlich dann abends bei der Nachtwache immer weitergeben. Das sind dann so die kleinen Tricks. Also die sind gerade halt sehr gruppennützlich gestaltet. Oder eine Ionenfackel, die kostet auch nicht viel. Kostet halt theoretisch nur 75 Goldstücke. Und gut, man hat immer Licht, hat aber alle Hände frei. Und es ist immerhin ein Grad 2 Lichteffekt. Das heißt, es besteht auch gegen einen, es hebt also einen normalen Dunkelheitseffekt auf. Ja. Also einen normalen magischen Dunkelheitseffekt. Was ja eben eine normale Fackel nicht machen würde. Mhm. Ja, das sind so wirklich so, wie heißt das so schön, System Mastery betreiben möchte, findet hier einige wirklich nützliche Dinge. Ja. Für Kleingeld. Ja, der Klassiker natürlich, der leichte Wunden heilen Zauberstab, der ist quasi auch geschenkt. Ja, genau, System Matters, die machen sich daran und versuchen 10 Listen A, W, 10 Dinge vorzulegen. Ja. Haben jetzt bisher, was haben sie bisher beisammen? 10 Dinge, die man am Drachenhort finden kann. Dann auch etwas für DSA. 10 Dinge, die man bei einem zügigen Aufbruch vergessen kann. Ja, weiß ich nicht. Das war die einzige bisher Liste, die ich so. Alleine fand ich eigentlich ganz gut. 10 Dinge, die man auf dem Grund eines alten Sees findet. 10 Dinge, die in einem Zauberbuch stehen. 10 Dinge, die in einem Tempel für einen Dienst erwartet werden. 10 Dinge in einem Trollhort. Und 10 Dinge, welche die Toten anzubieten haben. Die Toten? Die Toten. Ja, also das liest sich eigentlich alles ganz interessant. Ja, mit dem Vergessen, das könnte man vielleicht eher, was die Gruppe vor einem vergessen hat. Das könnte man zum Beispiel so machen. Ja. Na gut, das würde sich ja fortführen dann irgendwie. Ja. Jedenfalls würde ich die Tabelle nicht nutzen, um quasi so Sachen liegen zu lassen. Oh, ihr habt euer Geld vergessen. Aber das plus 5 Schwert. Ich wollte Münzen die letzten 7 Abenteuer. Du hast doch gesagt, wir spielen nicht. Ja. Ja, das kann natürlich ärgerlich enden. Ja, also da war ja einiges dabei, wo man halt einfach Ideen auch rausschöpfen kann. Ja. Genau, der Goblinbau, also Taren vom Goblinbau, hat den Karneval genutzt, um seine Hauskampagne vorzustellen. Arn, die er mit Limitation of the Flame Princess, soweit ich weiß, online bespielt. Mhm. Und ich muss sagen, das klang ja mal ziemlich cool. Also, die Welt ist ja quasi ein riesiger Roboter, der stillgelegt wurde. Ja, und die Völker, also Zwerge, Elfen und Halblinge und ich glaube Menschen auch, bevölkern diesen Roboter. Und dementsprechend sind natürlich irgendwelche Tunnel, die es gibt, sind natürlich Leitungen in diesem Roboter und so weiter. Also eigentlich sehr gute Idee. Okay. Und das hat ja auch so Implikationen. Also ich hatte da auch mal ein bisschen Feedback gegeben. Zum Beispiel hast du ja in einem Auto zum Beispiel verschiedene Leitungssysteme, zum Beispiel für Bremsflüssigkeit, für Öl, für Abgase. Das heißt, du hast aber auch durch quasi verschiedene Netzwerke im Untergrund, mit denen du verschiedene Punkte erreichen kannst, die teilweise aber parallel laufen, ohne Verbindung zueinander zu haben. Ja. Das ist zum Beispiel eine ganz interessante Implikation gewesen, fand ich. Okay. Also auch, dass die, die das da bevölkern, untereinander keine Berührungspunkte dann haben. Oder wie? Ja, das könnte, ja, so könnte ich mir das zum Beispiel vorstellen, genau. Mhm. Ja, oder halt, dass wenn die Zwerge ihre Festung in den Ölschläuchen haben, dann können die erstmal nicht angegriffen werden von denen, die in den Bremsschläuchen sitzen. Ja, das ist richtig. Okay, ja, keine schlechte Idee. Ja, genau, er hatte noch jeweils 10 Punkte über die Zwerge, die Elfen, die Halblinge vorgestellt und Hintergründe auch schon geliefert. Also das liest sich wirklich sehr cool. Hat man echt, also ich hätte echt Lust drauf, da sofort mitzuspielen. Ist halt so ein, ja, weird Sword and Sorcery. Ziemlich weird, ja. Ja, so gehört sich das. Gut, ja. Chaotisch Neutral. Die ja auch unter anderem den zweiten Platz beim Winter-OPC gemacht haben, haben W10 Cthulhide Widrigkeiten gesammelt für wahnwitzige Wendungen und widerliche Willensanstrengungen. Das vermutlich auf einigen Anekdoten in älterer Spielrunden basiert. Das ist meine Vermutung, also was man so mal erlebt hat und nicht unbedingt willens ist, wieder erleben zu wollen. Lass sich jedenfalls ganz lustig. Widrige Willensanstrengung. Ja, genau. Ja, Würfelhelden hat es genutzt, um 10 Kurzfilme vorzustellen, die auch für Rollenspieler nützlich sind. Der Eisenhofer hat 10 Bücher von seinem Nachtschrank vorgestellt, quasi der Pile of Shame. So kenne ich den Begriff jedenfalls. Also so kenne ich immer die Sachen, die quasi liegen bleiben und nicht gelesen werden, sind dann... Ja, waren auch ein paar interessante Sachen dabei. Liest wohl auch gerade hier Tiefraumphasen oder Wild das Lesen. Ja. Da bin ich ja gerade selber auch dabei. Ja, Fallschaden hat sehr coole Komplikationslisten gebaut. Das heißt, immer wenn die Spieler mit NSCs in Kontakt treten, sagen, welche Komplikation tritt da auf? Hat er für verschiedene NSC-Klassen gebaut. Die Magier, Krieger, Priester und die Schurken sind mittlerweile auch dabei. Mhm. Genau, dann kann man halt so sehen, ah, okay, der hat, was weiß ich, die und die Motivation oder der Priester möchte irgendwas ganz Besonderes haben. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ja, was haben wir im Ghoul-Tunnel? Da haben wir 10 Fakten über Three Kreen. Oder wie sprichst du die aus? Kennst du die von Dark Sun, die Insektenviecher? Ja, Trikrähen, ja. Drei Krähen. Drei Krähen. So habe ich sie genannt. Ja, eine recht beliebte Rasse. Natürlich, weil sie, glaube ich, 3 Armpaare hat. Daher mit vielen Waffen kämpfen kann. Ja. Genau. Ja, und der hat also ein paar Fakten, halt, wie das mit denen aussieht, wie sie in eine Gruppe integrieren können. Was sie sozusagen interessant macht oder was man beim Ausspiel beachten sollte über die 3 Armpaare hinaus, sozusagen. Ja, 6 Arme sind schon nicht ganz ohne. Ja, dann haben wir noch Tentakelspiele, der über 10 Dinge, die beim Rollenspielen Nerven sinniert hat. Dem hat sich Christoph Daeter auch gleich angeschlossen. Ja, zumindest bei Tentakelspielen habe ich auch herzlich genickt, unter anderem zu lange Charakterhintergründe. Ja, das hat es ja schon, das war schon beim letzten Podcast, glaube ich, bemängelt. Hatte ich? Ja. Kann sein, das muss ich in regelmäßigen Abständen. Ja, ich glaube auch sogar das. Ja, also hat jedenfalls ein paar schöne Sachen dabei gesammelt. Ja, kann man ja auch immer drüber diskutieren. Ja, das ist ziemlich subjektiv ein. Er hatte noch was Schönes von Norbert Mattauschs Blog verlinkt, der einen kleinen Rant diesbezüglich gestartet hat. Und anscheinend haben das einige DSA-Spieler gelesen, die sich da persönlich beleidigt gefühlt haben, die dann auch erstmal persönlich zurückbeleidigen wollten, mussten und dann auch ihn quasi, ist ja ein alter Erzähl, Spieler, Spielleiter, würfellos und so weiter. Also quasi alles, was DSA-Mode eigentlich heiß machen sollte. Ja, jedenfalls haben sie ihn erstmal in genau die andere Ecke gestellt. Fand ich sehr interessant, den Artikel. Verlinke ich auch mal. Kann man, ist auf jeden Fall lesenswert. Man muss natürlich ihn als Rent lesen, dann kriegt man da vielleicht auch nicht zu hohen Blutdruck dabei. Ja, genau, ich habe auch noch was gebaut, nämlich 10 Vignetten für lokale Helden. Ja. So, jetzt darf ich erstmal erzählen, was eine Vignette ist. Das darfst du, bitte. Ja, nämlich DSA Wiki hat sogenannte Vignetten gesammelt und sie meinen damit quasi kleine Beschreibungen, Umschreibungen, die einen Ort besonders machen oder die es zum Beispiel besonders machen, wenn man mit Zwergen oder mit Elfen umgeht. Das fand ich eigentlich ganz interessant und habe mir dann mal für lokale Helden 10 Vignetten überlegt. Nämlich, aber ich lese ich ja gerade Rise of the Rune Lords, beziehungsweise bereite es vor, weil es ja kürzlich wir uns ein Dreiviertel Party gab und das geht tatsächlich mit Rise of the Rune Lords weiter. Was ich da noch nicht wusste, ist, dass auch meine reguläre Rise of the Rune Lords Runde weitergeht, weil diese hatte so lange pausiert, dass ich eigentlich dachte, ja, das kann das mal ganz locker selber beginnen. Hatte ich mitbekommen, ja. Genau, ja, und bei Rise of the Runos. Das kann man glaube ich schon so sagen. Wird es dazu kommen, dass die Helden im Ort quasi feiert werden als eben Helden. Und ja, das muss man auch irgendwie deutlich machen. Da heißt so kleine Sachen wie, was weiß ich, ein Schnitzer verkauft kleine Statuetten der SC oder sowas. Oder eine Unterschriftensammlung liegt aus, um den für die SC ein Standbild zu bekommen, ein Bronzeabbild. Direkt auf dem Marktplatz, ja. Ja, das ist doch total, also da fühlt sich danach wirklich wie ein Held. Ja, das stimmt. Also ne, das, was man halt ein-, zweimal anteasern kann, man soll ja natürlich nicht die ganze Liste hier durcharbeiten, aber ich sag mal, wenn man so 3-4 von den Dingern nimmt, dann bekommt man auf jeden Fall ein Gefühl dafür, dass man halt in diesem Ort wirklich anerkannt ist. Und genau, das würde genauso auch bei Falkengrund zum Beispiel funktionieren. Wenn man sich da im Ort immer aufhält und nicht gleich wieder in den Wald läuft. Oder vor allem wohl niederbrennt, weil weil sie einem keinen Rabatt gewährt haben. Ja, nee, das gab es zum Glück nicht. Ja, fand ich jedenfalls auch ganz nett, diese Idee für Vignetten und habe das auch schon mal überlegt, ob ich das nicht als neues Karnevalsthema anmelden könnte. Gibt es ja auch reichlich Möglichkeiten und Ideen. Genau, Florian hat ja auch schon ein paar Vignetten gebaut. Ein paar ist gut, ja. Ja, ich glaube, es sind schon fast 30. Ja. Das ist eine Warhammer-Runde, ja. Genau. Ja, und achso, zu guter Letzt wollen wir nicht vergessen, auch JC Games hat schon verschiedene W10-Zufallstabellen gebaut, unter anderem für Eigenschaften von KIs und Fehlfunktionen von Geräten für sein System Space Pirates. Kann man natürlich teilweise sicherlich übertragen, wobei, ja, muss mal gucken, wie es passt. Ja, Star Wars oder nicht? Weil ich meine mich doch zu erinnern, dass es in dem System doch so gelöst ist, dass wenn du keine Erfolge würfelst, beispielsweise, also du willst dich irgendwo einhacken ins System, würfelst keine Erfolge, dafür aber... Du meinst für Komplikationen einsetzen. Komplikationen, genau. Genau, es gibt ja sozusagen zwei Leisten, Erfolg, Misserfolg und dann gibt es noch die Leiste quasi Vorteil, Nachteil und dann gibt es noch quasi den wollte ich schon sagen, Sonntagssieb. Ich habe schon wieder zu viel DSA gelesen. Das tut ja anscheinend nicht gut. Also quasi den Patzer und den... Ja, genau. Das gibt es nochmal als Besonderes. Ja, das könnte man dafür nehmen. Ich weiß nicht, ob die so universell sind, die Liste. Das wahrscheinlich nämlich nicht. Aber kann man sich sicherlich seine eigene Liste anpassen. Ja. Auf jeden Fall dafür das ist durchaus eine gute Möglichkeit. Ja, also das war die erste Woche des Karnevals. Kam einiges Erfreuliches beisammen. Ja, also das war die erste Woche bei 10 Dinge. Die zweite Woche hat sich auch schon wieder einiges zusammengesammelt. Ich bin gerade dabei, den Zusammenfassungsartikel für die zweite Woche zu schreiben. Ja, außerdem gab es Ergebnisse beim Winter-OPC. nämlich die ersten 6 Plätze. Die können wir beim nächsten Mal vorstellen, aber wir können zumindest mal kurz nennen. Platz 1 ging an Waylander. Verrat auf dem Mississippi, ein Prairie to go für Old Slayerhand. Also die Cowboy- und Western-Variante, also um genau zu sein, die Karl-May-Variante von Dungeon Slayers. also sehr schöne Setbox. Platz 2, wenn die Sterne richtig stehen, eine Cthulhuide Kulisse für Fiasco von der Spielrunde chaotisch neutral. Dritter Platz ist gleich eine ganze Kampagne auf den Spuren von Arnor, eine Mittelerde-Kampagne mit insgesamt 10 angerissenen Abenteuern, die wiederum in 4, 5 Szenen untergliedert sind. Also das ist cool gemacht. Vierter Platz geht an Seelenfänger, ein Magiertraum, eins der Indie-RPGs. Ein Magiertraum? Ja, Traum war eins der Stichworte. Findet man unter www.seelenfänger mit AE geschrieben, -rpg.de. Platz 5, New Albion, ein Dreampunk-Schauplatz für Cthulhu Gaslicht. Den müssen wir nächstes Mal unbedingt auch vorstellen, sehr cool. Und Platz 6 und zugleich Gewinner des Designpreises Der Komplex von Christian Günther, ein universelles Mystery Horror Setting. Genau. Ja, aber die stellen wir bei mir mal näher vor. Dann hast du ihn nämlich auch gelesen. Und die Zusammenfassung von Secret Sandico gab es die Woche auch. Alle 11 Wünsche wurden erfüllt. Das ist eine gute Nachricht. Ja, das zum ersten Mal 11 von 11. Beim ersten Mal waren es 20 von 23, beim zweiten Mal 15 von 25 und beim dritten Mal jetzt 11 von 11. Also weniger Wünsche, dafür alle erfüllt. Auch nicht schlecht. Bin auch recht froh, dass ich mir da noch Würfel hält und Malspüler als Partner geholt habe, als Partnerblocks. Dann kann man das ein bisschen besser betreuen, weil ja gerade der Winter-OPC so ein bisschen übermächtig da das überthront, weil man sich da dann um die Juroren kümmern muss, um die Verlege anschreiben muss, die Gewinner anschreiben muss. Dann müssen regelmäßig irgendwelche Sachen gepostet werden und so weiter. Und alles andere muss man halt immer gucken, dass man das nicht vernachlässigt, aber dadurch, dass auf jeden Fall der Jan von Malspüler da nicht im Winter-OPC involviert war, konnte uns dann immer in den Popo treten. Und er hatte auch die tolle Zusammenfassung geschrieben. Ja, also hat das sehr gut geklappt. Hoffe, das klappt nächstes Jahr wieder so gut. Ja, dieses Jahr, stimmt, geht ja schon wieder dieses Jahr los, völlig richtig. Ja, das ist immer interessant. Beide Großereignisse für meinen Blog sind ja quasi immer über Weihnachten. Eigentlich blöd gewählt, aber gut, Weihnachtszeit ist einerseits die Zeit, wo halt die Verlege auch gerne Gewinne rausrücken. Ja. Und andererseits, so eine Wichtelaktion ist auch im Sommer nicht so angebracht wie halt zu Weihnachten. Aber gut, klappt ja trotzdem beides parallel jetzt. Finde ich auch sehr gut. Eben. Genau, wir haben noch kleinere weitere Neuigkeiten. Unter anderem wolltest du von Secrets of the Sword Coast berichten. Ja, ganz kurz anreißen. Ich bin ja einer, der immer mal wieder gern sich an den PC setzt und Baldur's Gate rauskramt, um das mal wieder zu spielen. Weil die Community ja immer noch sehr aktiv dahingehend ist. Und ich hatte mir das mal wieder auf die Platte geschmissen und überlegt beim Spielen, na Mensch, es ist ja D&D 5 draußen. Mir persönlich gefällt ja das Regelwerk. Man überlegt, ob es denn jemals wieder dazu kommt, dass sich eine Spieleschmiede der Schwertküste wieder erbarmt oder den Forgotten Realms erbarmt und anhand oder unter den aktuellen D&D-Regeln wieder ein Spiel auf die Beine stellt. Ja, und als wäre mein Gedanke Realität geworden, einen Tag später las ich in dem Internet, ja, es wird ein Spiel geben. Secrets of the Sword Coast wird das heißen. Allerdings kann ich noch nicht genau sagen, worauf es letzten Endes hinauslaufen wird. Also es las sich so ein wenig eine Mischung aus Neverwinter Nights. Da gibt es ja einen Mehrspieler-Part, in dem tatsächlich es einen Meister gibt. Ein Spielleiter. Er war ein Dungeon Master. Das ist ja ein Gildenmeister, den man killen muss oder so. Und auch das. Ja, es gibt halt einen Editor, der halt da hinten dran hängt, ja, an dem Spiel. Ja, damit kann man entsprechend seine eigenen Spiele auf die Beine stellen. Und der Spielleiter kann das entsprechend immer alles triggern, also Bewegungen, ja, auslösen oder Ereignisse auslösen und so weiter. Klang mir jetzt sehr danach und es sah auch ein bisschen actionlastig aus. Und Icewind Dale, wer das kennt, zumindest die Software-Version, der weiß, dass es also ein bisschen actionlastiger ist als Baldur's Gate. Sah jetzt für mich so aus. Positiv zu erwähnen ist natürlich, dass da Leute dran beteiligt sind, die schon an Baldur's Gate mit beteiligt waren, mhm, und auch an Neverwinter Nights. Sind ja zwei sehr erzählstarke Spiele. Von daher hoffe ich also auch, dass es da ein bisschen in die Tiefe gehen wird. Ja, erscheinen soll das noch 2015, was mich ziemlich überrascht hat, denn ich habe davor im Vorfeld überhaupt nichts mitbekommen. Ja. Die müssen also auch schon eine gewisse Zeit dran basteln. Ist ja manchmal nicht das Schlechteste. Nee, das ist richtig. Also wann es erscheinen wird, aber jetzt Herbst, Winter, Sommer, das stand jetzt auch noch nicht fest. Kann sich ja auch theoretisch auch nochmal verschieben. Aber noch kann sich auch nochmal verschieben, richtig. Ja, also von daher harre ich mal der Dinge, die da kommen mögen. Freue mich aber natürlich drauf, weil, wie gesagt, das letzte für mich wirklich großartige Spiel aus der Reihe war halt Neverwinter Nights 2. Das ist ja auch schon jetzt ein paar Jahre her. Das ist ja noch, oder das ist ja die 3D, die D&D 3.0-Regeln, glaube ich, waren es. Waren schon 3.5. Wann ist 3.5 erschienen? 5 Jahre nach D&D 3.0. Das kann sogar müsste D&D 3 sein. Genau, 2004, also von 2006 ist das Spiel, oder 2007 sogar, nee, 2006, dann dürfte das auch noch passen. Ja. Und dann sind schon die 3.5er-Regeln. Ja, und seitdem war ja eigentlich Stillstand. Ist ja nichts mehr gekommen. Also mal schauen. Und nein, du wirst es nicht spielen können. Nicht auf dem Netbook. Nicht auf deinem Netbook. Vielleicht ja auf meiner Xbox 300 irgendwas. Und, ja. 320. Guter Hinweis, wahrscheinlich nicht. Weil es, wo es aussieht, nur erstmal für PC erscheinen wird. Das auch nur auf digitalem Wege. Ja, bei Steam stimmt. Bei Steam, genau, beziehungsweise den Derivaten, die es ja noch so gibt. Ja, mal schauen, was daraus wird. Ja, bleibt abzuwarten, auch ob es gut ist. Ja, das sowieso. Freut mich zumindest, dass es überhaupt mal wieder was gibt, das sehr richtig. Ja, auf jeden Fall. Das wird eine spannende Geschichte. Genau, D&D, stimmt, da kann man noch erwähnen. Bei Amazon gab es eine sehr interessante Aktion. Die haben nämlich das Spielerhandbuch für nagelneu für teilweise 10 Euro rausgehauen über ihr Amazon Warehouse. Ach ja? Ja, steht auch natürlich im Forum beworben oder darauf hingewiesen. Ja, aber da habe ich mir das auch mal geholt, weil das ist ja dann doch kein Geld. Das stimmt. Wie viele Seelen sie dafür gekauft haben oder verkauft haben, weiß ich natürlich nicht, aber ja, ich habe meine vorläufig bei. Es ist zumindest schön, dass die Maschinerie so ein bisschen ins Laufen gerät wieder. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich denn das entwickelt, gerade auch auf dem amerikanischen Markt. D&D 5 ohne Frage besser angekommen als von vielen, auch von mir erwartet. Und insgesamt auch runder und ein System, was mehr auf mich zugeschnitten ist, als ich das erwartet hätte. Aber ja, mal sehen. Wie das sich in den Verkaufszahlen so macht. Richtig. Ich meine, es steckt immerhin noch, also es ist halt immer noch D&D, das ist immer noch ein Name, der ja zieht. Klar, ein bisschen Federn, oder das heißt ein bisschen, musst du schon ordentlich federn lassen. Ja, mal gucken, wie das so in einem halben Jahr das dann so ausschaut. Ja, das wird in der Tat spannend sein zu sehen. Ja, ein anderes System, was im Gegensatz zu D&D auch besetzt wird, ist Umloid, Game of Metal. Ja. Und zwar hatte anscheinend Moritz, dem Tequila, alias der Chefsupporter bei den Heidelbeeren, Ralf Siedeck, glaube ich, den Flo ins Ohr gesetzt, das Ding zu übersetzen. Das haben sie dann auch, oder das stemmen sie gerade gemeinsam. Und jetzt startet demnächst der Kickstarter bei Start Next. Für, wenn ich es richtig im Kopf habe, 15 Euro gibt es die normale Version, für 50 Euro die Deluxe Box mit T-Shirt. Genau. Und Kram. Ja, da kann man gespannt sein. Ich denke, der Kickstarter wird auf jeden Fall was werden. So hoch ist der Mindestbetrag auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch noch einiges mehr sammeln. Ja, also ich meine, die 50 Euro, also das kostet ja ein handelsübliches Regelwerk. Und dafür hauen die ja schon ganz schön was raus. Also. Ja, aber gut, Umlaut wird jetzt auch nicht so der dicke Wälzer sein, gehe ich mal von aus. Ja gut, kenne ich jetzt das Original nicht, also die englische Originalfassung. Ja, genau. Und man sollte noch wissen, dass es halt sich um kein richtiges Rollenspiel handelt, sondern eher um ein Erzählleiterloses, also ein spielleiterloses Erzählspiel. Ein erzählloses Spielerspiel. Wo man Bands gegeneinander spielt. Oder Bands überhaupt miteinander. Jedenfalls stellt jeder Spieler eine Band dar. Also nicht die Spieler stellen eine Band dar, sondern, wenn ich richtig verstanden habe, stellt jeder Spieler eine Band dar. Okay. Ja, aber ich denke mal, nee, wird schon interessant sein. Ansonsten gab es doch dieses, gab es doch auch so ein Konsolenspiel, das davon inspiriert ist, dieses Metal-Ding. Ja, Brutal Legends. Ja, genau. Richtig. Ja. Da wies Agami natürlich zu Recht drauf hin. Ja, richtig. Ja, gut, das war ein Überraschungserfolg, ja, war ja auch, da war ja auch Jack Black ein bisschen involviert. Die ganze Phase. Ja, aber das wäre natürlich als Rollenspiel bestimmt auch cool gewesen. Ja, das hätte ich mir auch ehrlich gesagt ziemlich cool vorstellen können. Ja. Genau, ja, vielleicht haben wir es beim nächsten Mal schon in der Hand, glaube ich, noch lange nicht, aber vielleicht ist halt beim nächsten Mal schon der Kickstart bekommen. Du kannst ja zumindest schon mal Gedanken über deine künftige Doom-Metal-Band machen. Ja, auf jeden Fall. Die ist wahrscheinlich verdammt. Ja, höchstwahrscheinlich. Dazu dauernd auftreten zu müssen. Wir haben uns ja noch was anderes vorgenommen, nämlich ein Band haben wir noch, nämlich Wolverine, Old Man Logan. Ja. Was ist passiert? No Country for Old Logan. Genau, also wir werden eingeführt in die Szenerie, in eine apokalyptische Zukunft. Die Bösewichte kontrollieren, Klammer auf endlich, Klammer zu, die Erde. Sie haben sich nämlich miteinander verbündet und dann einfach mal die Superhelden weggerockt. Ach, das können die auch, sich miteinander verbünden. Ja, das ist quasi ihre große Deckung gewesen. Und dann hatten die Superhelden keine Chance mehr. Ja, gut, das fand ich so ein sehr lustig. Auf die Idee wollen wir erstmal kommen. Ja. Und ich gucke gerade, hier gab es noch so eine schöne Karte. Auf jeden Fall, Wolverine lebt jetzt im Gebiet des Hulks. Natürlich kein klassischer Bösewicht, aber Hulk und Wolverine haben auch schon die ein oder andere Auseinandersetzung gehabt. Das ist richtig. Und dann kommen wir immer auf seine Farm quasi. Logan hat jetzt quasi eine Familie gefunden. Also ich dachte, Hulk hat jetzt eine Farm. Das wäre mich überrascht. Wolverine hat eine Farm mit Familie und ja, seine Kinder erleben halt, wie ihm die Kinder des Hulks quasi seine Kohle oder seine Ernte abknöpfen. Ja, verstehe. Irgendwann kann er halt nicht mehr bezahlen und lässt sich von Hawkeye zu einer Fahrt überreden, und zwar auf die andere Seite nach Amerika. Vordergründig, um Drogen zu schmuggeln. Also brauche ich jetzt ganz kurz nicht den Hintergrund zu erfragen, weil es heißt ja Old Man Logan. Und Logan altert ja ganz extrem langsam. Ja, genau. Also er ist jetzt nicht allzu alt. Also allzu viel älter. Er hat, ja, so. Genau. Also es gibt die Frage ist halt, warum er nicht mehr kämpft. Das wird natürlich innerhalb des Bandes erklärt, auch relativ schlüssig, warum er sich nicht mehr wehrt. Es gab halt ein großes Ereignis in seinem Leben, das ihn dazu gebracht hat, nicht mehr zu kämpfen. Okay. Ja, und halt quasi auch den Terror des Hulk oder der Hulklinge zu erdulden. Der Hulklinge. Ja, denn deswegen, die werden so als quasi so eine kleine Bastardsippe. Ja, also mein Kopfkino zerreißt das Comic gerade. Ja, diese typischen Südstaaten Rednecks. Das ist also sehr lustig eigentlich. Aber wie kann es denn sein, dass Hawkeye, also wie alt ist denn Logan da so etwa in dem Comic? Also nicht älter als wir jetzt? Er sieht doch ganz schön alt aus da auf dem. Ja, also Logan ist schon ein Stückchen gealtert, aber das ist ja, der ist vielleicht 10 Jahre. Ich meine, hier ist die Karte. Der ist auch nicht 20 Jahre alt. Nee, der war da doch sehr, halt sehr betagt auf den Bildern aussieht. Also mit weißem Bart und es und gibt hier so hinten. Ja, so, das hier ist Hawkeye allerdings. Der mit weißem Haar. Ja, das macht Sinn. Das ist logisch. Ich wollte mich gerade fragen, wie Hawkeye dann. Ja, ja gut, ich dachte, das wäre vielleicht nochmal ein Abbild nochmal von ihm. Da unten. Zusätzlich. Genau, und dann hast du ja neben Hulkland, genau, da kommt dann das Königreich des Kingdom, des Kingpin, Entschuldigung. Genau, das ist zum Beispiel ehemals Magnetos Domäne, den der Kingpin beiseite geräumt hat. Ah ja. Da haben wir noch Dooms Reich. Wilson Fisk. Das Präsidentenviertel, genau, das. Da kommen wir dann ganz zum Schluss hin. Ja, und sehr, sehr, sehr cool. Dann haben wir noch das Hawkeyes Tochter, die es zusammen mit Spider-Girl hatte. die muss Hawkeye dann auch noch retten. Die will aber quasi Kingpin auch nur beiseite schaffen, weil sie selber da Präsidentin werden will. Also noch ein schöner Plot. Politisiert. Ja, und irgendwann hat, kann ich so viel sei verraten, Old Man Logan auch die Schnauze voll und fängt das Kämpfen wieder an. Naja. Ja, und du hast halt auch so schöne Sachen wie, wie heißt denn das, Pimps Gate oder so. Das ist dann einfach so ein riesiges Skelett. Hier, genau. Von Ant-Man oder was? Genau. Das ist Ant-Man, okay. Ja. Da führt halt die Straße drunter durch. Sehr, sehr schön. Pimps Fall, natürlich, genau. So heißt das Ding. Also, das sind so richtig schöne Details. Das ist wirklich sehr schön. Wunderbar ein Setting, genau. Achso, im Präsidentenviertel ist natürlich Red Skull, genau. Ah, ja. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Weil, ja, wenn man ein bisschen Apokalypse mag und die Marvel-Welt mal auf den Kopf gestellt sehen will, oder was heißt auf den Kopf gestellt, aber da hat man ein paar frische Ideen reingebracht sehen will, dass der Mann ist wirklich cool. Okay. Der hat richtig Wumms. Ja, ich bin überrascht, aber damit sind wir im Prinzip schon durch. Na, guck mal. Gegen heute schnell. Ja, wir haben schnelles Ding heute. Ja, also dann, gut, wir müssen dann bald die Winter-OPC verlosen. Ja. Bisher sind wir erst zu Preis 5 vorgedrungen, das heißt, Preis 6 muss noch verteilt werden, dann kann die Verlosung starten. Genau, also richtet euch auf 2 Folgen im Februar ein. Mindestens. Okay. Dann bis bald. Auf Wiedersehen. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.